Thank you.

Shut up. Sure. sasan nalgan sarasa tashwaya nilkul kawamu apakadawadak nalgan sara anilisana tawa. Parakul kawamu apakada, yaka sara kusaya nilisi harpan nalwata, nalangwa sara nalkabarao nalangwasa sara. Ah. فكر أنا فكر بمحر الشيء وأتريه وأمامها بلغنا لأنها تكون نصيفة وأنا أقف الكياح أسرع أسرع نصيفة وأنا يرسل لي الأقارب وأن يرسل لي لكن يحقنا تنوها بلغنا فأتعب أسرع معي بعصانا وإيمانا ما بعصانا أنصار كشير لم أكن كيف تكون لك الحول بالبلاد يسقي عين عصاه وعصاه يسقي وكعصب وعصاه فهو قد يعتبر الوليد وليد فأكل أمام قبل فتيوم بالله وأكحر في معها سواتيعي أمرت راحا قصبت عاه لحربة رسولي فأتي عدت نفقة المتصد الأخرى لقد أعلق على وطن أعلقت الحرسان لقد لا يعد تقول أنا أخيرات فبهوها بأنزار قول من المعشر سنة من السبع أنا النصر الخزرق يطرق أعضاءتي يحرقتي Peace. Thank you. Familie und Fortschritt ein großes erwachender Erfolg. Ich bin euch ein großes erwachender Teil. Und daher waren wir der Seite der Entwürfe ein großes Erwachender. Das ist der große Wettler, der andere von Ochra Wettler erhaben Ochra. Und dann wird die Versorte der Ochra Abtaufe, der Ochra Verlöre, der Ochra Erschlagen. Das ist schon nicht der Kuhlöse, aber zu kleiner Welt, Wasser und Dörfer kann ich gebeten. Wir erfahren die Aussende und die Tür heraus. Wir schauen uns schon an für die Tau und die Gräte. Sie kamen und Kinder und Verlangen verloren an der Bitte. Wir schauen uns zur Nähe und an die Gebirge und Fassad. Sie kamen und verlangen die Unabhängigkeit des Lebens und die Gebirge und die Gebirge. Wir haben mit einer Tür. Wir schauen uns an die Gebirge und die Gebirge und die Gebirge und die Gebirge. Thank you.

Yeah. Thank you. Christ alone.